Abschnitt 62 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 62. Ein Ritualmordprozess, Teil 1. Eine Verhandlung vor dem Schwurgericht zu Danzig, April 1885. Der Aberglaube, das Blut von unschuldigen Kindern und Jungfrauen zur Heilung hartnäckiger Krankheiten eine große Wirksamkeit habe, war bereits im grauen Altertum verbreitet. Schon Plinius und andere Forscher behaupten, dass der Auszug der Juden aus Ägypten erfolgt sei, weil König Pharao zur Heilung des Aussatzes, an dem er litt, das Blut von 150 Judenkinder verlangt habe. Im alten Rom würden die Christen des Ritualmordes beschuldigt. So sehr auch Kirchenväter und hervorragende christliche Schriftsteller sich bemühten, diese ungeheuerliche Beschuldigung zu widerlegen, so folgte doch jeder derartigen Anklage fast immer eine blutige Christenverfolgung, bis das Christentum Staatsreligion wurde. War es hier die missverstandene Abendmahlsfeier, die den Verdacht erregte, so scheint eine mittelalterliche jüdische Zeremonie, bei welcher dem Andenken der von Pharao ermordeten Judenkinder 4 Becher Wein gewidmet würden, den ersten Anlass zu der Beschuldigung gegeben zu haben, dass die Juden alljährlich bei ihrem Passahfest ein Christenkind ermordeten, um sich bei der Feier des Blutes zu bedienen oder auch um es den Matzes beizumischen. Diese Beschuldigung soll zuerst bei der großen Judenaustreibung aus Frankreich unter Philipp II. 1180 bis 1220 aufgetaucht sein. Seitdem ist diese Beschuldigung in den verschiedensten Gegenden der Welt bis in die heutige Zeit immer wieder erhoben worden. Wenn irgendwo um der Osterzeit ein Kind verschwand oder ermordet gefunden würde. Mehrere solcher angeblich von Juden geschlachteter Christenkinder wurden heilig gesprochen, wie der heilige Simon von Trient, 1475, und der heilige Werner, der am Rhein mehrere Kapellen gewidmet wurden. Eine große Judenverfolgung war und ist noch heute die unausbleibliche Folge dieser törichten Beschuldigung, die umso unsinniger ist, da den Juden von Moses sogar der Genuss von Tierblut aufs strengste untersagt ist. Einen neuen Charakter gewann der Blutaberglaube, als nach Anerkennung der Transsubstantiationslehre wiederholt blutige Flecke auf Hostien als wunderbare Bestätigung der neuen Lehre betrachtet worden waren. Das schon im Altertum häufig beobachtete Auftreten blutiger Flecke sowohl auf Hostien als an Gebäck und Speisen mag die erste Veranlassung zu dieser Art von Blutbeschuldigung gegeben haben. Es traten von dieser Zeit ab häufige Beschuldigungen auf, die Juden hätten sich durch Besteckung der Kirchendiener geweihte Hostien zu verschaffen gewusst, um zu sehen, was an dem christlichen Dogma Wahres sei, und hätten so lange mit Nadeln oder Pfriemen hineingestochen, bis reichlich Blut geflossen sei. Die verdächtigen Juden würden eingekerkert, durch Anwendung der Folter zu Geständnissen gebracht und alsdann hingerichtet. Eine große, blutige Judenverfolgung bildete gewöhnlich das Nachspiel solcher Prozesse. Im Jahre 1570 wurden allein in Berlin 34 Juden wegen blutender Hostien hingerichtet. Vergeblich erhoben selbst Päpste wie Benedikt XII. Und Ganganelli, ja selbst jüdische Renegaten wie Pfefferkorn, gegen diese wahnwitzigen Beschuldigungen ihre Stimme. Immer und immer wieder musste das ganze Mittelalter hindurch das Blutmärchen den Anlass zu den ärgsten Judenverfolgungen geben. Ende des 18. Jahrhunderts soll zu Frankfurt A.D.O. eine Anzahl Juden wegen Schlachtens eines Christenkindes angeklagt gewesen sein und auch, selbstverständlich unter Anwendung der Folter, ein Geständnis abgelebt haben. Die von Heinrich Heine im Rabbi von Bacharach aus Anlass der Beschuldigung eines Ritualmordes geschilderte Judenabschlachtung ist allbekannt. In früheren Jahrhunderten waren am Abend vor dem Passafest, wenn die Juden, nachdem sie aus der Synagoge gekommen waren und sich zwecks Vorlesung der Haggadah zu Tisch setzten, gewaltsame Überfälle unter der Beschuldigung, es sei ein Christenkind geschlachtet worden, keine Seltenheit. Da an diesem Festabend Wein getrunken wird, so würde, um die Blutbeschuldigung zu widerlegen, überall Weißwein getrunken. Im 19. Jahrhundert hatte man viele, viele Jahre nichts von Ritualmordbeschuldigungen gehört. Man glaubte, dieses Märchen gehöre nur noch der Geschichte an. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts brach jedoch mit der Herrschaft des Sozialistengesetzes, Oktober 1878, eine furchtbare Reaktion über Deutschland herein, die auch sehr bald auf andere Staaten übergriff. Nach Erlass des Sozialistengesetzes, Verhängung des sogenannten Kleines Belagerungszustandes über alle größeren Städte und Industrieorte, herrschte in Deutschland gewissermaßen politische Kirchhofsruhe. Diese Stille, die man zweifellos unangenehm empfand, wurde sehr bald durch eine furchtbare Judenhetze abgelöst. Zunächst machte sich in der deutschen Reichshauptstadt Ende 1880 eine Judenhetze breit, die stark an die finsteren Zeiten des Mittelalters erinnerte. Es herrschte anscheinend der Glaube, es werde durch die Judenhetze gelingen, der Reaktion ein volkstümliches Mäntelchen umzuhängen und die Arbeiter, die sich gewissermaßen instinktiv zur Sozialdemokratie bekennen, ins reaktionäre Lager zu führen. Zwei ehemaligen sozialdemokratischen Führern, dem aufgrund des kleinen Belagerungszustandes aus Berlin ausgewiesenen Zimmerer Karl Finn und Maurer Wilhelm Körner, die plötzlich in ihrem Altonaer Exil ihr antisemitisches Herz entdeckt hatten, würde die Rückkehr nach Berlin gestattet. Man hoffte, was den antisemitischen Geistlichen, Lehrern, ehemaligen Offizieren, Hilfsarbeitern in den Ministerien und ähnlichen Leuten nicht gelingen wollte, werde sicherlich den ehemaligen beliebten Führern der Sozialdemokratie gelingen. Die Arbeiter, soweit sie nicht ausgewiesen sind, würden, wenn Körner und Finn zu ihnen sprechen, sofort sich zum Antisemitismus bekehren. Als aber Körner und Finn im Februar 1881 eine Arbeiterversammlung nach einem großen Saale im Norden Berlins beriefen, würden sie von den Arbeitern nicht nur furchtbar ausgepfiffen, sondern auch derartig behandelt, dass sie es für geraten hielten, durch eine Hintertür zu verschwinden. Sie sind bisher niemals mehr an die Oberfläche gekommen. Allein der Antisemitismus nahm, einmal durch den Niedergang der wirtschaftlichen Verhältnisse, andererseits aber auch durch hohe maßgebende Kreise begünstigt, eine ungeheure Verbreitung. Man begnügte sich in gewissen Kreisen Deutschlands nicht mit Ausnahmegesetzen gegen die Katholiken und Sozialdemokraten, man verlangte auch allerdings vergeblich Ausnahmegesetze gegen die Juden. Selbst in Berlin waren antisemitische Anrempelungen in vornehmen Restaurants und Cafés, ja sogar auf offener Straße und in Straßenbahnwagen keine Seltenheiten. In den antisemitischen Versammlungen wurde geradezu das Faustrecht proklamiert. Es war keine Seltenheit, dass Christen antisemitischer Gesinnung, die jedoch ein brünettes Äußere hatten, von ihren Gesinnungsgenossen lediglich ihres verdächtigen Aussehens wegen stark verbleut wurden. Im November 1880 erschien von notablen Christen ein öffentlicher Aufruf, in dem die Judenhetze als colorwidrig bezeichnet wurde. Der damalige Kronprinz, spätere Kaiser Friedrich, nahm Veranlassung, die antisemitische Bewegung öffentlich als Schmach des Jahrhunderts zu bezeichnen. In Pommern, Ost- und Westpreußen kam es zu offenen Krawallen. In Russland begannen blutige Judenverfolgungen, die sich sehr bald auf Österreich-Ungarn ausdehnten. Anfang April 1882 verschwand in dem ungarischen Dorfe Tischer Eschlar ein 14-jähriges christliches Dienstmädchen namens Esther Solimosi. Es wurde sehr bald die Beschuldigung laut, die Juden haben das Mädchen zu rituellen Zwecken geschlachtet. Die Beschuldigung wurde ganz besonders von dem Gutsherrn des Dorfes, dem antisemitischen Reichsratsabgeordneten versus Onodi, geschürt. Eine regelrechte Judenverfolgung setzte ein, zumal eine Anzahl Leute die Beobachtung gemacht haben wollten, dass des Nachts in der Nähe der Synagoge ein blutiger Schatten husche, der der Gestalt des verschwundenen Mädchens ähnlich sehe. Der Untersuchungsrichter des zuständigen Kreisgerichts, Nifregi Hasa, sandte den 22-jährigen Referendar Josef Bari nach Tischer Eschlar. Dieser leuerte dem 4-jährigen Söhnchen des Tempeldieners scharf auf. Aus dem Geplapper dieses armseligen Kindes glaubte der Hüter des Rechts zu entnehmen, dass der Tempeldiener Scharf und eine Anzahl anderer Juden das Mädchen in der Synagoge geschlachtet haben. Der Referendar verfügte die Verhaftung der verdächtigen Juden. Allein aufgrund der Aussagen eines 4-jährigen Kindes war eine Verurteilung wegen Mordes nicht zu erzielen. Der Referendar hatte aber auch erfahren, dass der Tempeldiener bereits einen 13-jährigen Sohn mit Vornamen Moritz habe. Wenn dieser, der zur damaligen Zeit in Ungarn eidesmündig war, eidlich bekunden würde, dass er die Abschlachtung des Mädchens in der Synagoge beobachtet habe, dann war eine Verurteilung zu erzielen. Referendar Bari ließ kurzerhand Moritz Scharf verhaften, in Ketten legen und nach Nürregehase transportieren. Dort wurde der arme Junge aufgefordert, ein Geständnis abzulegen. Da er aber fortdauernd beteuerte, er habe nicht gesehen, dass Esther Solimosi ermordet worden sei, so befahl der Referendar den Panduren, den Knaben zu schlagen, bis er ein Geständnis ablege. Außerdem befahl dieser jugendliche Untersuchungsrichter, dem Knaben weder Speise noch Trank zu reichen. Der Knabe schlief vor Ermüdung schließlich ein, er würde jedoch wiederholt in geradezu mörderischer Weise aus dem Schlafe geprügelt. Da aber selbst diese Folter keinen Erfolg hatte, so versuchte es das junge Ungeheuer in Gestalt eines Referendars in anderer Weise zum Ziele zu kommen. Er versprach dem Knaben, er werde nie mehr geprügelt werden, dagegen gut und reichlich zu essen und zu trinken erhalten, und es werde außerdem in bester Weise für seine Zukunft gesorgt werden, wenn er sagen wolle, dass die Juden in der Synagoge zu Tischer Eschlar die Esther Solimosi geschlachtet haben. Wenn er aber weiter leugne, dann werde er in einen Graben geworfen, in dem er elendiglich zugrunde gehen müsse. Dies Mittel half. Moritz Scharf gab zu. Er habe durchs Schlüsselloch der Synagoge gesehen, dass 15 Juden, zu denen auch sein Vater gehörte, die Esther Solimosi geschlachtet haben. Diese Aussage hielt Moritz Scharf, ein kleiner, unansehnlicher Knabe, auch in der von Anfang Mai bis Anfang Juli 1883 vor dem Kreisgericht zu Nürregehase stattgefundenen Verhandlung vor dem Kreisgericht aufrecht. Schließlich wurde auf Antrag des Vertreters der Oberstaatsanwaltschaft, Oberstaatsanwaltssubstituts Seeferth, Budapest, und der Verteidiger beschlossen, eine örtliche Augenscheinnahme vorzunehmen. Sämtliche Prozessbeteiligten fuhren mit den Angeklagten und Moritz Scharf nach Tischer Eschlar. Moritz Scharf musste in der Synagoge die Stelle angeben, auf der die Abschlachtung vollzogen worden sei. Er würde alsdann hinausgeschickt und es würde an derselben Stelle das Abschlachten einer Puppe markiert. Moritz Scharf, der aufgefordert war, durch das Schlüsselloch zu sehen, die Synagogentür war in keiner Weise verändert, konnte nicht sagen, was in der Synagoge geschehen war. Nun überzeugte man sich, dass man durch das Schlüsselloch überhaupt nicht in das Innere der Synagoge sehen konnte. Hiermit hätten wir anfangen sollen, sagte ein beisitzender Richter, dann hätten wir uns viel Arbeit gespart. Nach diesem Ergebnis wurden die Angeklagten, die ein Vierteljahr in Untersuchung gesessen hatten, sämtlich freigesprochen. Dieser angebliche Ritualmord bot aber trotzdem sehr lange Zeit, auch nach geschehener Freisprechung, den Antisemiten allerwärts einen willkommenen Agitationsstoff. In einer großen Anzahl ungarischer Städte fanden aus Anlass des Freispruchs blutige Judenverfolgungen statt, die erst mit militärischer Hilfe unterdrückt werden konnten. Im September 1883 fand in Dresden der erste und letzte internationale Antisemitenkongress statt. Zu diesem brachten die ungarischen Antisemiten das angebliche Bild der Esther Solimosi mit und stellten es gegen ein Eintrittsgeld von 50 Pfennigen zur öffentlichen Ansicht aus. Es soll in Wahrheit das Bild einer Prostituierten gewesen sein. Das Bild wurde nach Beendigung des Kongresses nach Berlin gebracht und hier ebenfalls gegen ein Eintrittsgeld von 50 Pfennig in einem Saale der Bockbrauerei zur öffentlichen Schau gestellt. Die Esther Solimosi ist, meiner Erinnerung nach, später in der Theiß als Leiche gefunden worden. Seit dieser Zeit sind leider die Ritualmordmärchen immer wieder aufgetaucht. Siehe Kriminalprozesse. Vergleich Band 1, der Santener Knabenmordprozess, und Band 3, der Konitzer Gymnasiastenmordprozess. Im April 1885 gelangte vor dem Schwurgericht zu Danzig ein Mordprozess zur Verhandlung, in dem ebenfalls im Hintergrund das Ritualmordmärchen auftauchte. Am Morgen des 22. Januar 1884 ging der Bauersohn Dobiela über eine kurz vor dem Dorfe Skurz bei Preuß Stargard belegene Wiese, die von einem Abzugsgräben des Skürzer Sees durchschnitten wird. Beim Passieren der Brücke dieses Grabens sah er in letzterem zwei nackte menschliche Unterschenkel liegen. Erschreckt eilt er dem Dorfe zu. Er kehrte bald mit einem Manne zurück und machte in Gemeinschaft mit diesem weiter Nachforschungen. Sie fanden nun außer den erwähnten Unterschenkeln unter der Brücke selbst einen nackten, furchtbar zugerichteten menschlichen Rumpf. Dobiela rief eiligst den Amtsvorsteher herbei, der die Leichenteile ans Land schaffen und außerdem weitere Nachforschungen vornehmen ließ. Allein weder die fehlenden Oberschenkel noch die Kleider der Leiche waren zu finden. Auch ergab die örtliche Untersuchung weder irgendwelche Spuren eines Kampfes noch Blutflecken. Wie sich sehr bald herausstellte, war der Ermordete der 14-jährige Onofrius Sibylle aus Skurz. Die Leichenöffnung ergab, dass der Tod durch Verblutung erfolgt war. An der Vorderseite des Halses zeigte der fast vollständig blutleere Leichnam eine weit klaffende, glatträndige Wunde, die bis zum Halswirbel sich erstreckte, so daß die Speiseröhre und die Hauptblutgefäße oberhalb des Kehlkopfes durchtrennt waren. Außer noch mehreren anderen erheblichen Verletzungen waren auf der Kopfhaut 7 parallel laufende, tiefe Einschnitte zu sehen. Die fehlenden Oberschenkel waren aus dem Hüftgelenk mit kräftigem Schnitte vollständig kunstgerecht ausgelöst. In ebenso kunstfertiger Weise waren die vorgefundenen Unterschenkel abgetrennt. Der Ermordete war von dem Gasthofsbesitzer Gapper in Skurz mit Flaschenspülen beschäftigt worden. Am Abende des 21. Januar 1884, etwa gegen 8:30 Uhr, ist er von Gapper fortgegangen, um sich, wie er angab, nach Hause zu begeben. Der Mord muss deshalb in der Nacht vom 21. zum 22. Januar 1884 geschehen sein. Die Sachverständigen behaupteten, dass die künstliche Zerstückelung der Leiche eine mehrstündige Operation erfordert habe. Da nun in jener dunklen Januarnacht ein sehr stürmisches Wetter getobt und andererseits am Fundorte der Leiche weder Spuren eines Kampfes noch Blutflecken vorhanden gewesen, so behaupteten die Sachverständigen, dass die Tat im Dorfe selbst, und zwar in einer Behausung, verübt worden sei, und dass der Mörder die Leiche erst nach vollbrachter Tat an den Fundort geschafft habe. Der törichte Aberglaube, es existiere bei den Israeliten das Bedürfnis nach rituellen Morden, und es handle sich in diesem Falle um einen solchen, wurde auch wiederum lebendig, umso mehr, als die Umstände einen Lust- oder Raubmord vollständig auszuschließen schienen und man auch nicht annehmen konnte, dass der 14-jährige Knabe das Opfer von Hass oder Rachsucht geworden sei. Es fand infolgedessen auch im Dorfe Schurz ein regelrechter Krawall, der sich gegen die dort lebenden Juden richtete, statt. Der Verdacht, den Mord verübt zu haben, lenkte sich auf verschiedene Personen, und zwar zunächst infolge der Aussage eines Mannes namens Sprade auf den Kaufmann Boss. Dieser Sprade erzählte, am Abende des 21. Januar 1884 habe er von Gappa einen Knaben herauskommen sehen. An dem Hause des jüdischen Kaufmanns Boss sei der Knabe auf Anrufen des Boss in dessen Haus gegangen. Da jedoch der Mörder zweifellos ein im Sezieren sehr gewandeter Mann gewesen sein muss, so lenkte sich der Verdacht auch auf den Schächter Blumenheim in Schurz. Dieser vermochte aber den Nachweis zu führen, dass er in der Mordnacht verreist war. Es lenkte sich der Verdacht wiederum auf den Kaufmann Boss und dessen Vater und infolge einer Aussage eines Arbeiters namens Mankowski, auch auf den in Schurz wohnenden Handelsmann Hermann Josefsson. Mankowski bekundete nämlich, am 22. Januar des Morgens sei er von seiner Heimat Schurz-Wewo über Schurz nach Stargard gegangen. Kurz vor 6 Uhr habe er am Thiessenschen Gasthof einen Menschen getroffen, der einen schweren Sack auf dem Rücken trug und den Ossika-Weg gegangen sei. Er habe geglaubt, der Mann trage ein Kalb. An der unteren Ecke sei jedoch ein runder Gegenstand, der wie ein Menschenkopf aufsah, zu sehen gewesen. In dem Träger des Sackes habe er den Hermann Josefsson erkannt. Anlässlich dessen würde Josefsson und einige Zeit darauf auch Boss, Vater und Sohn, in Haft genommen. Die Untersuchung gegen diese drei Personen ergab jedoch keinerlei Anhaltspunkte. Dagegen erklärte Mankowski einige Monate später, und zwar nach eindringlichen Ermahnungen des Kriminalkommissars Höft aus Berlin, er habe nicht den Josefsson, sondern den Fleischmeister Behrendt aus Schurz mit voller Bestimmtheit als den Träger des Sackes erkannt. Von dem Morde habe er erst am 23. Januar durch seine Mutter Nachricht erhalten. Einige Tage später habe ihm seine Mutter mitgeteilt, Fleischermeister Behrendt habe ihn sprechen wollen. Er habe infolgedessen sofort zu seiner Mutter gesagt, der Träger des genannten Sackes sei Behrendt gewesen. Dieser habe jedenfalls die Leiche im Sack getragen. Am 27. Januar habe ihm sein Nachbar Silinski ebenfalls gesagt, Behrendt wolle ihn sprechen. Behrendt soll dabei geäußert haben, er, Mankowski, soll zum Amtsvorsteher kommen und dort bekunden, dass er nicht den Behrendt, sondern dem Josefsson am 22. Januar früh mit dem Sacke auf dem Rücken getroffen habe. Einige Tage später sei er mit Selinski nach Schurz gegangen. Am Eingange des Dorfes habe sie Behrendt schon erwartet und gesagt, er, Mankowski, solle nur stramm gegen Josefsson aussagen. Er werde dafür gut bezahlt erhalten. Es werden Gelder zu diesem Zwecke gesammelt werden. In dieser Weise habe Behrendt unablässig auf sein Zeugnis einzuwirken gesucht. Die Mutter des Mankowski bestätigte in vieler Beziehung diese Bekundigungen ihres Sohnes. Behrendt hatte sich angeblich außerdem bei der gerichtlichen Obduktion der Leiche und bei noch mehreren anderen Gelegenheiten durch Redensarten sehr verdächtig gemacht. Bei der gerichtlichen Leichenobduktion sagte der Besitzer Hoffmann zu Behrendt, die wissenschaftlichen Fortschritte sind jetzt derartig, dass man durch das Fotografieren des Auges des Ermordeten die Person des Mörders erkennen kann. Behrendt soll infolge dieser Erzählung leichenblass geworden sein, gezittert und laut gestöhnt haben. da Behrendt außerdem über seinen Aufenthalt am Abende des 21. Januar widersprechende Angaben machte, er auch der Erste war, der die Beschuldigung erhob, dass nur Juden den Mord begangen haben können, und als dieselbe Beschuldigung gegen ihn laut wurde, er sehr niedergeschlagen war und auch nicht, wie er mehrfach gedroht, dieser Beschuldiger wegen Verleumdung verklagte. So wurde er am 10. Mai 1884 wegen Verdachts des Mordes verhaftet, Josephson und die beiden Boss dagegen in Freiheit gesetzt. Da noch eine Reihe anderer Verdachtsmomente gegen Behrendt sprachen, so wurde die Anklage wegen Mordes gegen ihn erhoben. Er hatte sich von 22. bis 27. April 1885 vor den Geschworenen des Danziger Landgerichts zu verantworten. Den Vorsitz des Gerichtshofs führte Landgerichtsrat Arndt. Die Staatsanwaltschaft vertrat Gerichtsassessor Dr. Preuß. Die Verteidigung führte Rechtsanwalt Thoreau. Die Angeklagte bestritt mit großer Entschiedenheit, den Mord begangen zu haben. Er äußerte auf Befragen des Vorsitzenden, ich bin wohl wegen Körperverletzung und wegen Notzucht in Untersuchungen verwickelt gewesen, ich war jedoch vollständig unschuldig, deshalb würde auch die Anklage gegen mich niedergeschlagen. Ich trinke wohl gern einmal einen Schnaps, aber ich betrinke mich nicht. Ich besuche die Kirche sehr oft, wie es meine Religion mir vorschreibt. Kannten Sie den Knaben Sibylla? Jawohl. Betrieb Sibylla einen Handel? Er war bloß bei seinem Vater. Er soll mit Ziegenfällen gehandelt haben. Das kann sein. Ist Ihnen der Knabe vielleicht einmal beim Handel in die Quere gekommen? Nein. Handelten Sie nicht auch mit Ziegenfällen? Nein. Schlachteten Sie nicht bisweilen eine Ziege? Wenn ich eine Ziege billig kaufen kann, dann allerdings. Wann haben Sie den Knaben Sibylla zum letzten Male gesehen? Am Sonnabend vor dem Morde. Sie werden nun beschuldigt, den Knaben Sibylla ermordet zu haben. Ich sitze hier ganz unschuldig. Sie behaupten also, Ihr Gewissen ist rein, Sie sind nicht der Mörder. Ich bin unschuldig. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden erzählte der Angeklagte, am 21. Januar 1884 fuhr ich mit dem Altsitzer Janicki über Land, um ein Rind zu kaufen. Gegen Sonnenuntergang kamen wir nach Schkurz und gingen in das Denzelsche Gastlokal. Dort tranken wir mehrere Schnäpse und tranken so lange, dass ich betrunken wurde. Ich war schließlich so sehr angetrunken, dass ich meine Besinnung verlor. Ich weiß deshalb nicht, wann wir nach Hause gegangen sind. Ich weiß nicht einmal, ob ich mich an jenem Abend beim Schlafengehen selbst entkleidet habe. Janicki übernachtete bei mir. Am folgenden Morgen hörte ich von der Auffindung der Leiche des Sibylla. Haben Sie sich die Leiche angesehen? Nein, ich kann überhaupt keine Leiche sehen. Sie sollen direkt aufgefordert worden sein, sich auch einmal die Leiche anzusehen? Das ist richtig, ich bin aber zu weich, ich kann keine Leiche sehen. Es würde Ihnen noch gesagt, ein Fleischer, der Tiere schlachtet, muss auch menschliche Leichen sehen können. Ich kann keine Leichen sehen, ich könnte mir nicht einmal die Leichen meiner Kinder ansehen. Nun, Sie sollen einmal jemandem ein großes Schlachtmeißer gezeigt und dabei geäußert haben, damit könnte ich mit ruhigem Blute einen Menschen schlachten und sogar sein Blut trinken. Das ist nicht wahr. Das werden aber hier mehrere Zeugen bekunden. Wenn ich es gesagt haben sollte, dann kann ich es nur im Scherz gesagt haben. Ein sittlicher Mensch macht derartig Äußerungen auch nicht im Scherz. Angeklagte zuckte die Achseln. Haben Sie eine Ahnung, wer wohl der Mörder sein könnte? Nein. Richtete Sie nicht der Verdacht gegen bestimmte Personen oder gegen eine gewisse Bevölkerungsklasse? Ja, man sagte im Allgemeinen, die Juden sind es gewesen. Sie sollen diesen Verdacht zuerst ausgesprochen und sich in dieser Beziehung sehr rührig gezeigt haben. das ist nicht wahr. Ich habe bloß gesagt, die Juden werden es wohl gewesen sein, weil die allgemeine Volksstimmung den Juden die Schuld zuschob. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bestritt der Angeklagte, bei der Obduktion der Leiche erschrocken zu sein, als ihm der Besitzer Hoffmann sagte, durch das Fotografieren des Auges des Ermordeten könne man die Persönlichkeit des Mörders feststellen. Ebenso wenig sei er erschrocken, als sich die Meinung verbreitete, der Mord könne dem Umständen nach nur von einem Arzte oder einem Fleischer verübt sein. Sie sollen nun am Morgen des 22. Januar 1884 von einem Arbeiter Mankowski mit einem Sack auf dem Rücken auf dem Wege nach Ossig getroffen worden sein. Mankowski habe zunächst geglaubt, es befinde sich ein Kalb in dem Sache. Er habe aber einen Menschenkopf hervorschauend sehen. Das ist eine Lüge. Ich kenne den Mankowski überhaupt nicht. Ich habe ihn zum ersten Male gesehen, als er mir auf dem Amtsgericht zu Kulmsee vorgestellt wurde. Auf weiteres Befragen stellte der Angeklagte auch in Abrede, bei der Mutter des Mankowski gewesen zu sein oder in irgendeiner Weise versucht zu haben, auf sein Zeugnis Einfluss auszuüben. Denn Selinski kenne er wohl, er sei jedoch schon lange vor dem 22. Januar 1884 nicht mehr mit ihm zusammengekommen. Amtsvorsteher Ernst Schurz bekundete, das Dorf Schurz zähle etwa 2000 Einwohner, darunter etwa 50 Juden. Die übrige Bevölkerung sei fast ausschließlich katholisch. Der Verdacht der Täterschaft lenkte sich zunächst auf die Juden, und zwar speziell auf den Handelsmann Hermann Josefsson. Er habe jedoch keinerlei Verdachtsmomente gegen Josefsson oder gegen irgendeine andere Person wahrnehmen können. Behrendt habe sich seines Wissens nach immer gut geführt. Nur wenn Behrendt angetrunken gewesen, und das sei nicht selten vorgekommen, habe er im Dorfe Skandal gemacht und alle ihm Begegnenden mit Gewalttätigkeiten bedroht. Der Vater des Ermordeten, Schneidermeister Sebüle aus Schurz, bekundete, wie die meisten Zeugen, mittels Dolmetscher. Sein ermordeter Sohn sei 14,5 Jahre alt und ein körperlich sehr entwickelter, im Übrigen sehr guter Junge gewesen. Der Knabe sei teils bei einem Bäcker, teils bei einem Gastwirt, bei letzterem mit Flaschenspülen beschäftigt gewesen. Wenn er, Zeuge, eine Ziege geschlachtet, habe sein Sohn Onofrius das Fell verkauft. Ob sein Sohn mit dem Boss oder Hermann Josefsson verkehrt, wisse er nicht. Am 21. Januar 1884, nachmittags gegen 4 Uhr, sei sein Sohn von Hause weggegangen und nicht mehr lebend zurückgekehrt. Er habe nicht gewusst, wohin sich sein Sohn begeben habe. Am Morgen des 22. Januar habe er von der Auffindung der Leiche gehört und in dieser seinen Sohn erkannt. Wer der Mörder sein könne, wisse er nicht. Er habe gehört, sein Sohn soll bis gegen 8 Uhr abends bei dem Gasthofbesitzer Gappe Flaschen gespült haben. Am 22. Januar 1884 habe ihm ein Mann namens Sprade erzählt. Er habe am 21. Januar abends einen Knaben von Gappe herauskommen und bei Boss vorübergehen sehen. Aus dem Bosschen Haus habe er, Sprade, den Ruf gehört, Onofri, Onofri. Ob sein Sohn am 21. Januar Geld bei sich gehabt, wisse er nicht. Die Kleidungsstücke des Knaben waren von geringem Werte. Arbeiter Sprade. Er habe am Abend des 21. Januar einen Knaben bei dem Boschenhause vorübergehen sehen und dabei den Ruf Onofri, Onofri gehört. Ob diese Worte in polnisch-jüdischem Jargon gesprochen würden, wisse er nicht mehr. Der Vorsitzende bedeutete dem Zeugen, dass er früher mit voller Bestimmtheit behauptet, die Worte seien in jüdisch-polnischem Jargon gesprochen worden. Der Zeuge erklärte, er habe von dieser seine Wahrnehmung am 22. Januar abends Mitteilung gemacht. Sibylle erwiderte jedoch, dass dies mehrere Tage später gewesen sei. Der zunächst verhaftet gewesene Kaufmann Heim Boss Junge bekundete, der Knabe Sibylle habe ihm häufig Semmel gebracht. Das letzte Mal sei er am 21. Januar 1884 des Morgens bei ihm gewesen. daß er am Abend des 21. Januar den Knaben angerufen, sei unwahr, daß in der Nacht vom 21. zum 22. Januar in seinem Hause große Unruhe geherrscht, bestreitet er ebenfalls. Gleich nach Auffindung der Leiche habe Berend laut gerufen, das haben die Juden getan. Am 23. Januar sei er, Zeuge, vernommen worden. Die bei ihm vorgefundenen Blutflecken, Blutklumpen und so weiter erklären sich aus dem Umstande, dass er bisweilen in seiner Behausung Vieh geschlachtet habe. In seinem Ziegenstalle sei in der Nacht vom 21. zum 22. Januar allerdings der Ständer umgeworfen gewesen. Diesen bereits etwas morschen Ständer haben jedenfalls die Ziegen umgeworfen. Mit Josephson sei er nicht befreundet gewesen. Staatsanwalt: Es ist die Behauptung aufgestellt worden, Herr Zeuge, dass am 21. Januar 1884 abends viele Juden bei Ihnen gewesen sind. Das ist nicht wahr. Nur mein Schwager Mendelssohn aus Neukirch ist an jenem Abend bei mir gewesen. Handlungsgehilfe Kohn, der zur Zeit bei Boss konditioniert hatte, bestätigte vollständig die Bekundung des Zeugen Boss. Als bei Boss Haussuchen gehalten wurde, war in der Bevölkerung von Schkurz gegen die Juden große Erregung. Einer der vorlautesten, der die Juden als die Mörder bezichtigte, war der Angeklagte Berend, der sich auch bei der bei Boss vorgenommenen Haussuchung beteiligte. Sattler Bobylinski bestätigte im Wesentlichen die Angaben der beiden Vorzeugen. Er behauptete nur im Widerspruch mit den Ersteren, dass die am Abende des 21. Januar 1884 bei Boss vorgenommenen Warenauspackung bis etwa gegen 8 Uhr gedauert habe, während die Vorzeugen bekundeten, diese Warenauspackung habe bis nach 9 gedauert. Frau Boss bekundete ebenfalls, dass die Warenauspackung bis nach 9 Uhr gedauert habe. Auch Kaufmann Boss Senior, 73 Jahre alt, der ebenfalls vom 22. März bis 12. April 1884 wegen Verdachtes des Mordes verhaftet gewesen, bestätigte die Bekundung der Vorzeugen. Er habe in der Nacht vom 21. zum 22. Januar 1884 keinerlei Unruhe in seinem Hause wahrgenommen. Töpfermeister Keckermann, der zu jener Zeit bei Boss gewohnt, bekundete, er sei in der Nacht vom 21. zum 22. Januar 1884 angetrunken nach Hause gekommen und habe unter Poltern sein Schlafzimmer aufgesucht. Ob sonst Lärm im Hause gewesen, wisse er nicht. Er habe jedenfalls keinen Lärm wahrgenommen. Am 23. Januar 1884 sei er mit dem jungen Boss nach Stargard gefahren und in einem Kruge, dessen Besitzer eine Jude war, eingekehrt. Boss habe mit diesem Kruginhaber längere Zeit in so leiser Weise sich unterhalten, dass er von der Unterhaltung nichts verstehen konnte. Als bald darauf der Verdacht des Mordes sich auf die Juden lenkte, sei ihm das leise Gespräch aufgefallen. Ende von Abschnitt 62.